50 languages. 12. 12. Getränke. Getränke. Ich trinke Tee. Ich trinke Tee. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Mineralwasser. Ich trinke Mineralwasser. Trinkst du Tee mit Zitrone? Trinkst du Tee mit Zitrone? Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Wasser mit Eis? Trinkst du Wasser mit Eis? Hier ist eine Party. Hier ist eine Party. Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Wein und Bier. Die Leute trinken Wein und Bier. Trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol? Trinkst du Whisky? Trinkst du Whisky? Trinkst du Cola mit Rum? Trinkst du Cola mit Rum? Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Wein. Ich mag keinen Wein. Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Das Baby mag Milch. Das Baby mag Milch. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.